8 am Abend klappen sie bei uns den Gehsteig hoch. Und dann ist doch im ganzen Ort ganz einfach nichts mehr los. Da denkt man sich schon mal, vielleicht wär's besser in der Stadt. Doch schaut man dann zum Fenster raus, da weiß man, was man hat. Aber schieß es schon, da bei uns daheim. Herzliches Grüß Gott an alle unsere Hörer in USA, Kanada, Brasilien und allen Ländern der Welt, in denen Radio Heimatmelodie zu empfangen ist. Viel Spaß mit unserem Programm wünscht Ihnen das Echo, die größte deutschsprachige Zeitschrift in Nordamerika. Seit 1978 informiert das Echo seine Leser über die aktuellen Geschehnisse in der alten Heimat. Unter www.dasecho.com erfahren Sie alles über die deutschsprachige Gemeinde in Amerika. Das Echo können Sie selbstverständlich auch als Zeitschrift bestellen. www.dasecho.com. Jeden Monat neu.